Abschnitt 6 aus Der gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Roda Roda. Oberleutnant von Habers Brauner Wallach Blitz. Man soll den Toten nichts Schlimmes nachreden. Und Blitz ist hoffentlich schon tot. Aber er war ein scheußlicher Krampen. Die reine Spottgeburt, dieser Schädel, diese Schlappohren daran, der Hirschhals und Axthieb. Mein Gott, ist denn das wirklich ein Pferd, fragte jeder und hielt es für einen Nachkommen der Dromedare Mohammeds. Oberleutnant von Haber und sein brauner Wallach Blitz waren beide zugleich zum Regiment gekommen. Der eine aus der Akademie, der andere aus dem Remontendepot. Da hatte man dem armen, blutjungen Haber den Blitz als Schardschwert aufgeschwatzt. Er sollte sich nur nicht durch den äußeren Schein verblüffen lassen, sagte man dem Herrn Leutnant damals. Figurant sei der Gaul freilich nicht, aber es stecke noch viel in ihm, was im Laufe der Zeit heraus müsse. Kein zweites Pferd im Regiment habe solche Gänge, hauptsächlich aber solch ein Pedigree. Da heiße es über kleine Schönheitsfehler ein Auge zudrücken. Haber drückte auf so vieles Zureden hin, die Augen so weit zu, dass er gerade noch sein Gesuch um Zuweisung des braunen Wallach Blitz Ascent Nummer 7 als Chargepferd schreiben konnte. Indessen waren Haber und Blitz unter der Einwirkung des Klimas und der Dienstobliegenheiten gleichmäßig gealtert. Haber wurde ein fescher Oberleutnant, bei Blitz war aller Spiritus zum Teufel gegangen. Das Phlegma aber war geblieben. Nicht als ob sich am Exterieur des guten Wallachen etwas geändert hätte. Der Schweif etwa ausgenommen, der ihm nach und nach ausfiel. Aber knapp hinter der Kaserne hatte die Sekundärbahn eine Steigung und Blitz hatte die Manie angenommen, ihren Lokomotiven den Rang an Faulheit abzulaufen. Das wäre schließlich auch noch zu ertragen gewesen. Aber Blitz war auch ein Moschustier. So wie er 5 Minuten lang trabte, wie soll man es nur ausdrücken, kurz, er hatte etwas von einem Automobil an sich. Ohne Stockschnupfen konnte man es in seiner Nähe nicht aushalten. Er mag irgendeine verborgene Drüse gehabt haben oder eine ungewöhnliche Art von Atemholen. Die volle Wahrheit hat man nie ergründet. Als es soweit war, warf sich Oberleutnant von Haber eines Tages in Parade und bat mit bewegter Stimme gehorsamst um Abschreibung seines Chargepferdes Blitz. Der Oberst erklärte, nicht gut verstanden zu haben. Haber wiederholte sein Anliegen. »Herr Oberleutnant«, fuhr der Chef halb entrüstet und halb erstaunt auf, »Herr Oberleutnant, was fällt Ihnen ein? Einen Gaul mit einem solchen Pedigree wollen Sie zum Unteroffiziersreitpferd übersetzen lassen? Wissen Sie, dass Blitz der weitaus nobelste Gaul im Regiment ist? Sein Vater, Parsival, war Derby-Sieger. Seine Mutter, Bertha, von Hanwernausi aus der Mördergrube war Zweite in Kaltenleutgeben, Ödenburg und Grammat-Neusiedl. Mit diesen Ahnen kann man beinahe deutscher Ordensritter werden. Sie verstehen das Pferd einfach nicht, Herr. Wenn Blitz mein Eigentum wäre, gäbe ich ihn nicht für 1000 Gulden her. Jawohl, Herr Oberst, aber ich melde gehorsamst. Der Chef ließ um seine Lippen ein höhnisches Lächeln spielen und nickte dankend. Da blieb dem armen Haber nichts übrig, als kehrt zu machen und zu gehen. Draußen aber sagte er, was ist härter als der Korund? Und zeigte auf die Tür, aus der August getreten. Das war ein beliebtes Frage- und Antwortspiel im Regiment und lautete, was ist härter als der Korund? Die prächtig blitzenden Diamanten. Was ist härter als ein Diamant? Der Schädel unseres Kommandanten. Der braune Wallachblitz blieb also nach wie vor Chargepferd. Zur Verzweiflung seines Reiters. wenn er wenigstens hie und da krumm gegangen wäre. Dann hätte Haber doch zeitweilig einen Ersatz ansprechen können. Aber nein, das Biest erfreute sich einer geradezu eisernen Gesundheit. Von unserem Exerzierblatt zu dem der Infanterie führt der Weg über eine Brücke. Oberleutnant Haber verschmähte sie regelmäßig, nahm den Graben daneben und fiel regelmäßig gut 3 Meter tief hinein. Es kostete allemal einen Waffenrock, aber Blitz blieb gesund. Ja, wenn er erst aus dem Morast draußen war, schlug er ein Wiehern an, das ganz deutlich wie ein Lachen klang. Oberleutnant Haber stellte seinen Braun im Stall zwischen die 2 ärgsten Schläger der Batterie. Reh, die links von Blitz ihren Stand hatte, feuerte nach dem neuen Nachbarn pünktlich aus, brach den Streifbaum und einen Hinterfuß. Blitz blieb gesund. Tinz, die Rechtswunde, geriet darüber in Erregung, versuchte durch das Stallfenster hinauszuklettern, fiel auf Blitz zurück, warf ihn nieder, dass man meinte, Blitz müsste zu breit zerquetscht sein. Blitz blieb gesund. Eben als Oberleutnant von Haber erwog, ob es denn nicht möglich wäre, den ausdauernden Wallachen mit einem Stiefelholz zu ermorden, kam Kadett Meyer daher, stellte sich Habt Acht und begann, »Herr Oberleutnant, ich melde gehorsamst im August.« »Na was denn, Kadett? Im August ist Brigaderennen, und da wollte ich den Herrn Oberleutnant gehorsamst bitten. Der Herr Oberleutnant müssen mir meine Kühnheit verzeihen.« »Aber ja, gewiss, was willst du?« fragte Haber, dem ein Hoffnungsstrahl über die düsteren Züge huschte. »Da wollte ich den Herrn Oberleutnant gehorsamst bitten, ob...« »Also kurz, du möchtest den Blitz dazu reiten?« »Ja, Herr Oberleutnant«, rief der Kadett mit seligem Lachen. »Ich will sehr, sehr Acht auf ihn haben. Es soll ihm sicher nichts geschehen. Wie eine brütende Henne will ich oben sitzen und aufpassen.« »Schon gut, Kadett«, sagte Haber und legte seine Hände segnend auf das Haupt des jungen Kameraden. »Du sollst den Blitz beim Rennen reiten dürfen.« »Es ist doch ein Hindernisrennen.« »Ja, umso besser. Nur eines, du musst mir versprechen, lieber Freund, darauf loszugehen wie ein Donnerwetter. Wenn sich der Gaul totschlägt, bekommst du eine Fischbeingerte mit Darmsaiten von mir, obendran eine Silberkrücke mit Widmung.« »Aber sage mir einmal, wer hat dich auf diese famose Idee gebracht, von mir den Blitz zu erbitten?« »Herr Oberleutnant, ich melde gehorsamst mein Herr Hauptmann.« Er sagte, er gebe um keinen Preis ein Pferd fürs Rennen der Kadetten her. Die Pferde brechen sich da regelmäßig den Kragen. Ich möge mich an den Herrn Oberleutnant von Haber wenden. Bestell bitte deinem Kapitän meinen gehorsamsten Respekt. Sag ihm auch, ich sei zu jedem Gegendienst bereit. Was wollte ich denn noch? Ja, richtig, habe ich dir vorhin eine Peitsche mit Silbergriff versprochen, wenn sich Blitz den Kragen brechen sollte? Ich meinte natürlich einen Goldgriff. Die Widmung werde ich mit Türkisen auslegen lassen. War das ein Gelächter vor den Tribünen, als am Tage des Rennens Kadett Meyer auf Blitz erschien. Beim Probegalopp rollte der Gaul wie ein Torpedobootzerstörer davon. Der Starter senkt die Fahne. Das Feld, Kadetten, lauter Kadetten, steuert auf die Tribünenhürde los. Blitz scheint sie einen Augenblick lang mit dem Schädel durchbohren zu wollen. Dann streift er durch und findet erst knapp zum Landen seine Vorderbeine wieder. Der Oberst auf der Richtertribüne schüttelt den Kopf, beugt sich über das Geländer zu Haber, der unten steht, und sagt, »Sie, Herr Oberleutnant, Sie haben recht. Der Gaul ist wirklich ein Skandal. Kommen Sie morgen zum Rapport. Ich will Ihnen den Krampen doch abschreiben.« Haber lässt sich von allen Seiten gratulieren. Kadett Meyer segelt unterdessen mit sehr gemischten Gefühlen mit Hintertreffen weiter, nimmt mit knapper Not die Bretterwand. Aber was ist das? Entsinnt der Blitz sich seiner stolzen Ahnen? Im 2. Drittel der Bahn arbeitet er in langen, ruhigen Sprüngen. Jetzt ist der 5. Da bricht von ein Schimmel, der bis dahin führte, aus. Ein Fuchs stürzt. Blitz ist 3., viele 100 Schritte lang. Noch eine Hürde. Auch der Rappe bricht aus. und zwischen den beiden Braunen, welche die Spitze haben, scheint es zu einem heißen Endkampf kommen zu sollen. Man sieht den Kadetten Meyer die Gerte schwingen. Er legt sich weit vor, die Hiebe sausen. Ja, ist der Blitz in den Blitz gefahren? Der scheußliche Wallach läuft mit ungezählten Längen vor dem Zweiten ein, vor dem Zweiten, der irgendwo in einer Lehmpfütze stecken geblieben war. Bravo, Meyer, braust ein fröhlicher Applaus auf den Tribünen. Es ist doch auch zu ulkig, solch ein Kadettenrennen. 7 starten, 2 kommen ins Ziel. Indessen ist Meyer auf dampfenden Rosse langsam vom Auslauf zurückgekehrt und genießt die glücklichsten Minuten seines Lebens. Denn er ist schon lange da gewesen, ehe die anderen mit den Mienen begossener Freiwerber hinten herum in den Sattelraum einrücken. Von der Richtertribüne herab aber schnarrt eine wohlbekannte Stimme. »Herr Oberleutnant, so wahr ich der Oberst Hartkopf von Schlachtendonner bin, nie, hören Sie, nie werde ich Ihnen diesen hochedlen Renner abschreiben lassen.« Ende von Abschnitt 6.